Die zweite Sura im Koran ist Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, die Kuh, ist die längste Sura im Koran. Und über sie sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Sachen, die für uns von großem Vorteil sind. Diese Sura ist erstmal eine medinensische Sura, Madaniyah. Das heißt, sie ist in der Periode nach der Hijra offenbart worden. Und sie ist, wie es in einer Überlieferung heißt, die erste Sura, die in Medina überliefert worden ist. Allerdings nicht vollständig, denn wie wir schon erfahren haben, ist der letzte Vers, der 281. Vers von Surat al-Baqarah. Und offensichtlich ist er nicht mit der ganzen Sura zusammen offenbart worden. Und auch nicht die Verse über die Zinsen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der bei Muslim und Tirmidhi und Ahmad und Bukhari ist: "Yu'ta bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fi ad-dunya." Am Tag der Auferstehung, Klammer zu, wird der Koran kommen und diejenigen, die sein Ahl waren. Damit meint man die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Gemeinschaft. Und zwar diejenigen, die ihm entsprechend gehandelt haben im Diesseits. Und es werden sie Surat al-Baqarah und Surat al-Imran voranführen. Vorausgehen. Wird ihnen vorausgehen. Wohin? Ins Paradies. Und in einem anderen Hadith heißt es dann auch: Tuhajjani an sahibihima. Sie verteidigen ihre eigenen Leute. Das heißt, sie verteidigen diejenigen Muslime, die diese Sura, diese beiden Suar in diesseits in die Tat umgesetzt haben. Und es ist auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier sagte, und zwar bei Tirmidhi und bei Nasa'i und Ibn Majah und Ibn Hibban und Al-Hakim, überliefert über Abu Huraira radiallahu anhu, wo steht, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Gruppe aussandte und von jedem von ihnen verlangte er, Koran zu lesen, um herauszufinden, was sie auswendig können. Und dann kam er zu einem relativ jungen Mann, der der jüngste von ihnen war. Und er sagte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam: "Ich habe die und die Sura auswendig und auch Surat al-Baqarah." Dann sagte der Gesandte Allahs: "Ama'aka Surat al-Baqarah? Hast du Surat al-Baqarah auch auswendig?" Dann sagte er: "Ja." Dann sagt er: "Idhab fa anta amiruhum." Geh, du bist ihr Amir, du bist ihr Anführer. Obwohl er selbst der Jüngste vom Volk war. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch über Surat al-Baqarah: "Iqra'u Surat al-Baqarah," lest Surat al-Baqarah, "fa inna akhdaha baraka." Diese Sura zu nehmen, das heißt zu lesen und auswendig zu lernen und zu verstehen, ist ein Segen. وَتَرْكُهَا حَسْرَهَ und sie zu unterlassen, ist ein Jammer. وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَهَ und die Zauberer haben auf denjenigen, der sie ausfindig kann, keinen Einfluss. Allah subhanahu wa ta'ala beginnt diese Sura, Al-Baqarah, wieder mit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Und wie wir erwähnt haben, kommt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim im Koran 114 Mal vor. Genau wie die Anzahl der Sura. Mit der kleinen Bemerkung, dass eben die Sura Nummer 9, Surat al-Tawbah, nicht mit Al-Basmala anfängt, aber dafür kommt Al-Basmala in Surat An-Naml zweimal vor, einmal am Anfang und einmal mitten im Text. Und deswegen sind es 114 Mal Basmala im Koran. Und der erste Vers in Surat al-Baqarah ist Alif Lam Mim. Und über diese Buchstaben, die am Anfang der Surah vorkommen, wurde viel gesagt. Es wurde über diese Surah, über diese Huruf Muqatta'ah, diese einzelnen Buchstaben, viel gesagt in den Tafsir-Büchern. Und es wurde zum Beispiel Sachen gesagt, wie dass das Namen Allahs sind, es wurden Sachen gesagt, überliefert über Bani Israel, dass das anzeigt, Zeitspannen, wie lange diese Umma existieren wird und solche Sachen. Aber keines davon ist zurückzuführen auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Keines davon hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst gesagt, sondern es waren entweder Aussagen von Sahaba, Ijtihadat, oder Aussagen von den Kindern Israels. Und es wurde auch gesagt, dass das die Namen von den Suwar sind. Und in Wirklichkeit, und das ist die richtigere Ansicht, ist das ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Buchstaben am Anfang der Sura sind ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Von den 28 bzw. 29 Buchstaben im Alphabet im Arabischen sind genau 14 in den Anfang, sind genau 14 von diesen, sind genau 14 verwendet worden für diese Huruf al-Muqatta'a, diese einzelnen Buchstaben. Und zu diesen gehört Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Taha, Tasin, Tasin Mim, Qaf, Nun, Sad, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Hamim, kommt öfter vor, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ich glaube, das war's. Aber, und zwar hat Ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt, Inna Allaha fi kutubihi asraran wa sirrullahi fi al-Qur'ani hadhi. Das heißt, Allah hat in seinen Büchern immer Geheimnisse und das Geheimnis in diesem Buch sind diese, Klammer auf, Buchstaben, Klammer zu. Und wenn es tatsächlich dann Geheimnisse sind, dann steht es einem gläubigen Muslim nicht zu erforschen, was die Geheimnisse Allahs sind. Denn wenn er wollte, dass wir es wissen, hätte er es uns gesagt. Aber es gibt mindestens zwei wichtige Vorteile oder zwei wichtige zwei wichtige Vorteile, die sich aus diesen Buchstaben ergeben, die zwei Wirkungen, die sie wirklich gehabt haben, diese einzelnen Buchstaben. Das ist zum einen, dass, wie ihr wisst, wollten die Mekkaner oder die Nichtmuslime damals dem Koran nicht einmal zuhören, weil sie untereinander gesagt haben, hört ihm nicht zu, denn der verzaubert euch dann. Dann tretet ihr vielleicht noch zu seiner Religion über, wenn ihr diese Zauberei hört. Ja? Deswegen haben sie sich teilweise Sachen in die Ohren getan, damit sie den Koran erst gar nicht hören. Ja? Oder sie haben was anderes gemacht, wie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Und zwar in Surat Fussilat. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, das ist Surat Fussilat, Vers 26, diejenigen, die ungläubig sind, sagen, hört nicht auf diesen Koran und führt dazwischen unbedachte Reden, auf dass ihr siegen möget. Sie wollten mit ihrem Reden den Koran übertönen, sodass die anderen Leute den Koran nicht mehr hören können. Und Alif Lam Mim und die anderen Buchstaben, die am Anfang des Korans erwähnt sind, die am Anfang der Sura erwähnt sind, hatten die Wirkung zum Beispiel gehabt, dass die Leute plötzlich zugehört haben. Weil sowas haben sie noch nie vorher gehört. Ein Buch, das plötzlich anfängt mit Alif, Lam, Mim, was ist das? Kaf, Ha, Ja, Ein, Sad. Man weiß die Bedeutung überhaupt nicht, wenn man es hört. Es macht sprachlich sind das einfach Buchstaben. Wie wenn ich A, B, C hören würde. Aber kein Buch der Welt fängt mit solchen Buchstaben an. Deswegen war es verwundernswert und die Leute haben plötzlich doch zugehört. Und sie sind dann gefesselt beim Zuhören und dann erreicht sie die Botschaft, die Allah ihnen gesandt hat. Das ist ein Vorteil, eine riesige Wirkung, die diese Huruf al-Muqatta'a, diese einzelnen Buchstaben gehabt haben. Die zweite Sache ist, dass, weil Allah subhanahu wa ta'ala, die Mufassirun haben sie gesagt, weil sehr, sehr oft nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diese Buchstaben erwähnt, erwähnt er danach das Buch, den Koran. Er sagt, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ. Dies ist das Buch. Hamim, wal Kitab al-Mubin. beim offenkundigen Buch, schwört Allah subhanahu wa ta'ala. Das kommt mehr als einmal vor. Und dann heißt es Hamim, Tanzilul Kitab bin Allah al-Azid al-Hakim. Die Offenbarung oder die Hinabsendung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. Das ist immer die Erwähnung des Buches. Yasin wal Quran al-Hakim. Beim Weisen Quran. Und deswegen haben die Ulama gesagt, eine andere Bedeutung von diesen Huruf al-Muqatta'a ist, dass Allah uns damit nichts anderes sagt, als dass Allah uns damit sagt, der Koran, den ihr lest, besteht aus genau den gleichen Buchstaben, wie ihr in eurer arabischen Sprache habt. Das sind genau die gleichen Buchstaben. Die 29 Buchstaben, die im Koran verwendet worden sind, und aus denen der Koran sich zusammensetzt, sind genau die gleichen Buchstaben, aus der sich eure Sprache zusammensetzt. So bringt ein Koran hervor, der gleich ist wie dieser Koran, wenn ihr wahrhaftig seid in eurer Aussage, dass Muhammad s.a.w. dies erfunden hat und erdichtet hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat keine neuen Buchstaben erfunden, um den Koran zu offenbaren. Die Sprache gab es schon. Versteht ihr? Das ist eine weitere Bedeutung von Alif, Lam, Mim und den anderen einzelnen Buchstaben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dann, und dies natürlich gilt für alle Verse, alle diese einzelnen Buchstaben. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im zweiten Vers, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Und das kann man als erstes auf zwei Arten lesen. Man kann natürlich sagen, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. Das heißt dann übersetzt, dieses Buch, darin ist kein Zweifel. فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Darin ist Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Oder man kann es auch lesen und sagen, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Dies ist das Buch, in dem es keinen Zweifel gibt. Oder dies ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ, eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Und wie dem auch sei, das arabische Demonstrativpronomen ist hier nicht هَذَا, dieses, sondern ذَلِكَ, jenes, was auf die hohe Stellung des Koran hinweist. Und dies ist das Buch, das heißt der Koran. La rayba fih, daran gibt es keinen Zweifel. Das heißt, es gibt keinen Zweifel daran, dass es Allahs Buch ist. Denn er hat es beansprucht, und kein anderer hat beansprucht, dieses Buch geschrieben zu haben. Es ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Eine Rechtleitung, das heißt ein Weg, der zur Glückseligkeit führt, und ein Weg, der zum Wohlgefallen Allahs führt. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, das bedeutet dann für uns konkret, dass wenn wir Rechtleitung suchen, die Rechtleitung auch in diesem Buch suchen, weil es in diesem Buch keinen Zweifel gibt und nicht woanders suchen. Das hört sich sehr banal an, doch die Menschen wenden sich vom Koran ab. In vielen Angelegenheiten gucken sie nicht im Koran nach, was Allah sagt über die und die Angelegenheit, sondern berufen sich auf Zitate von Menschen oder irgendwelche anderen Ideen. Aber, wie Allah sagt im Koran, der Koran ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Für diejenigen, die Taqwa haben, ist er eine Rechtleitung. Aber für diejenigen, die keine Taqwa haben, ist er keine Rechtleitung. Weil diejenigen, die kein Taqwa haben, die erkennen die Rechtleitung gar nicht im Koran und sie richten sich auch nicht danach. Insofern ist er für sie kein Nutzen. Er kann höchstens sie warnen, aber sie werden sich nicht daran richten. Der Koran ist also Hudan lil Muttaqin. Und Al-Muttaqin oder die Gottesfürchtigen sind diejenigen, die Taqwa besitzen. Taqwa. Taqwa bedeutet, zwischen sich und der Hölle einen Schutzwall aufzubauen. Oder einfach sich schützen. Und gemeint ist eben vor der Hölle. Und wie geht das? Das geht, indem man Allah gehorcht und seinem Gesandten gehorcht. Und die Sünden vermeidet und die Ungehorsamkeit vermeidet. Das heißt allgemein, Allah wird, man schützt sich so vor Allah, vor seinem Zorn, von seiner Unzufriedenheit, indem man ihm gehorcht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wir danken ihm dafür und loben ihn dafür, dass er uns jetzt in den folgenden Versen erklärt, wer diese Menschen sind, welche Eigenschaften sie besitzen. Und er sagt uns, dass die Gottesfürchtigen diejenigen sind, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Ich möchte noch etwas hinzufügen zu den einzelnen Buchstaben. Dazu, was ist für uns konkret auch wichtig? Wichtig ist, dass wir natürlich glauben, dass es von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wichtig ist, dass wir, oder für uns ganz konkret ist entscheidend, was der Prophet Hassan gesagt hat. Er sagte, wer ein Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, erhält eine Hasana und die Hasana wird zehnfach vergolten. Und ich sage nicht, Alif Lam Mim ist ein Buchstabe, sondern Alif ist ein Buchstabe, Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Das bedeutet für uns, wenn wir Alif Lam Mim lesen, erhalten wir 3 Hasanat mal 10, schon mal 30 Hasanat mindestens von Allah subhanahu wa ta'ala. Die an das Verborgene glauben. Das Verborgene ist allgemein ja, Abu Huraira radiallahu anhu wurde gefragt, was bedeutet Taqwa? Oder ein Mann kam zu ihm und fragte ihn, was bedeutet Taqwa? Und dann sagte er zu ihm, kannst du dir einen Weg vorstellen, voller Dornen? Und dann sagte er, ja. Dann sagte er zu ihm, wie verhältst du dich dann, wenn du durch diesen Weg durchgehen willst? Dann sagte er ihm, ich versuche dann auszuweichen, die Dornen links, rechts, ich versuche einfach die Dornen nicht, dass die Dornen mich nicht berühren. Dann sagte er, das ist At-Taqwa. Die Dornen sind natürlich ein Symbol für die Ungehorsamkeit, für die Sünden, an die man nicht nahe kommen soll. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. Ein Diener wird niemals zu den Gottesfürchtigen, zu den Muttaqin gehören, bis er nicht die Taten unterlässt, die nicht schlimm sind, aus Angst davor, dass er Taten begeht, die schlimm sein könnten. Und das Verborgene ist im Grunde genommen Raib, im Arabischen bedeutet Kullu ma raba anka, alles was dir verborgen ist als Mensch. Und tatsächlich ist natürlich das, alles was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat, worauf wir mit unseren Verständen nicht hinkommen können. Wir können nicht logisch nachvollziehen, was am Tag der Verschwörung passieren wird. Das können wir nicht. Ja? Das sind Dinge, die uns der Gesandte sallallahu alaihi wasallam übermittelt hat. Und all das gehört zu Reibe, zum Verborgenen dazu. Dazu gehören zum Beispiel die Vorboten des jüngsten Tages. Dazu gehört die Strafe im Grab. Dazu gehört die Versammlung am Tag der Auferstehung. Dazu gehört As-Sirate, die Brücke über der Hölle. Al-Mizan, die Waage, die aufgestellt wird. Das Paradies und die Hölle und viele, viele Dinge noch mehr. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem berühmten Hadith von Jibril alaihi salam, wo er sagt, Akhbirni alil Iman, wo Jibril zum Propheten sagt, Akhbirni al Iman, teile mir mit, was al Iman ist. Und er gibt mir Kunde über al Iman, über den Glauben. Dann sagte er, dass al Iman ist, an tu'mina billah, dass du an Allah glaubst, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandten, den jüngsten Tag, und dass du an die göttliche Vorherbestimmung glaubst, das Gute und Schlechte davon. Und dann sagte Jibril, du hast die Wahrheit gesprochen. Das ist dann al Iman. Das alles sind Dinge, die wir zum größten Teil niemals wahrnehmen. Zur Zeit nicht, zumindest noch nicht. Wir haben keine Engel gesehen, wir haben Allah nicht gesehen, wir haben die Bücher nicht gesehen, wir haben nur den Koran auch in unserer Hand. Die Gesandten haben wir keinen einzigen von ihnen gesehen. Wir haben nur von ihnen berichtet bekommen. Den jüngsten Tag ist noch nicht eingetroffen und die göttliche Vorherbestimmung, Al-Qadr, davon wissen wir nur das, was Allah uns offenbart hat oder sein Gesandter, das er uns berichtet hat. Und wer an das glaubt, der glaubt an das Verborgene. Die das Gebet verrichten. Das Interessante ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt niemals, betet, sallu, sondern sagt immer, aqimu as-salah. Oder im Vergangenheit, aqamu as-salah. Sie verrichten oder verrichteten oder verrichtet das Gebet. Und der Unterschied in der Sprache ist, dass das Verrichten des Gebetes bedeutet, iqamatu as-salah, bedeutet, es mit all seinen Bestandteilen, Pflichtteilen und Sunnen zu vollziehen in der vorgeschriebenen Zeit. Das heißt, vollständig verrichten. Und nicht nur seine Pflicht machen, sondern das Gebet vollständig verrichten. Das ist Iqamatu Salah. Und nicht nur das Gebet einfach beten. Und von dem, und das Gebet, damit ist gemeint, die fünf Gebete, die fünf Pflichtgebete, die uns in Layla al-Isra wal-Mi'raj auferlegt worden sind. Das Subh-Gebet, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha. Und von dem, also eine weitere Eigenschaft dieser Gottesfürchtigen ist, Al-Muttaqun oder Al-Muttaqin, ist, dass sie von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Das ist interessant. Natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala stellt erstmal klar und deutlich fest, oder er macht uns klar und deutlich, dass das, was wir besitzen, er uns gegeben hat. Und dass er uns praktisch nur es ausgeliehen hat, solange wir leben. Und deswegen haben wir nicht das Recht, mit dem Geld zu machen, was wir wollen. Manche Menschen denken eben, wenn sie sich etwas verdient haben, dürfen sie damit machen, was sie wollen. Nein, ihr dürft nicht. Wenn jemand seinen Anteil nicht an die Armen gibt, dann hat er es ihnen geklaut. Und deswegen hat Abu Bakr radiallahu anhu Krieg geführt gegen diejenigen, die sich geweigert haben, Zakat zu bezahlen. Weil es ist nicht ihr Geld, es ist wie wenn sie es geklaut hätten von anderen. Es gehört ihnen nicht. Mit welchem Recht? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es eben zum Recht der armen Menschen gemacht. Und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Und Allah subhanahu wa ta'ala spricht sich hier mit dem majestätischen Ich an, mit dem majestätischen Wir, was im Koran sehr, sehr oft noch vorkommen wird. Und eher selten spricht er sich mit Ich an, sondern meistens mit Wir haben getan. Das ist das majestätische Ich oder Wir. Und sie geben von dem aus, womit wir sie versorgt haben. Im Arabischen findet man dann وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dort ist auch das vorgestellt. Man könnte ja auch sagen, und sie geben aus von dem, womit wir sie versorgt haben. Nein, es steht da. Und von dem, womit wir sie versorgt haben, geben sie aus. Allah stellt es voran, um es hervorzuheben, dass er derjenige ist, der uns das versorgt hat. Er uns damit versorgt hat. Und gemeint ist damit in verschiedenen Tafasir, manche sagen, damit ist gemeint Al-Zaka, manche haben gesagt, damit ist einfach die normale Nafaqa gemeint, die Sadaqa. Aber alles ist richtig und alles gehört dazu, egal was man für Allah ausgibt, sei es Sadaqa oder Zaka. Das ist oder ja, das gehört alles zu dieser Eigenschaft dieser gottesfürchtigen Menschen. Und die an das glauben, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Und die an das glauben, was zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist und was vor dir herabgesandt wurde und die vom Jenseits überzeugt sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَ. Mir wurde der Koran gegeben und etwas Gleiches noch dazu. Gemeint ist die Sunna. Die Sunna ist auch eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Sunna im Koran öfter, nicht indem er sagt, As-Sunna, die Sunna, wie wir es verstehen. Nein, er sagt Al-Hikmah, die Weisheit. Die Weisheit ist oft ein Synonym im Koran für die Sunna. Die Hadithe, seine Aussagen, al-Sallam. Das heißt, die an das glauben, was zu dir offenbart worden ist, zu dir an Offenbarung herabgesandt worden ist, der Koran und die Sunna, beides. Und was vor dir herabgesandt worden ist, die Tora, das Evangelium, die Psalmen und alle anderen Schriften, von denen, egal ob wir von denen berichtet worden sind oder ob wir uns keine Kunde erreicht hat von ihnen. und die vom Jenseits fest überzeugt sind, das heißt, wie im Arabischen Yuqinun, das heißt, sie haben Yaqin, Gewissheit, sie haben keine Zweifel, sie glauben an das Leben nach dem Tod, sie glauben an die Abrechnung und sie glauben an die Vergeltung am Tag der Auferstehung und sie glauben an all das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt hat. Jene, ulaika, ala hudan min rabbihim, wa ulaika humul muflihun, jene verfahren nach einer Rechtleitung von ihrem Herrn und das sind diejenigen, denen es wohl ergehen wird. Wodurch wird es ihnen wohl ergehen? Durch das Entrinnen vor der Hölle und dadurch, dass ihnen gewährt wird, der Eintritt in das Paradies. وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا